Ja, hallo, hier ist Oliver Glasner, ihr hört das Wölfe Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1. Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by Nors in the complete defense. Hallo liebe Freunde des Wölfe Radio, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe nach dem ereignisreichen Spiel in Berlin, dem Comeback und natürlich den Vorkommnissen auf den Tribünen. Das werden wir natürlich hier nochmal thematisieren im Wölfe Radio, aber natürlich auch den Blick nach vorne werfen auf das ja wichtige Spiel und ja nicht ganz einfache Spiel gegen Leipzig dann am kommenden Samstag. Und da wird dann auch mein Experte zu Gast sein, TV-Journalist Holger Schrapel. Flügelzange. Vielleicht jetzt der lange Ball auf Victor. Victor ist immer noch scharf und ganz gegen Subotic. Der hat auf jeden Fall schon nicht ganz vorne. Da geht es dann ab. Wer ist dann auf der Grundlinie vorbei? Flaggt den Ball ran. Tor! Tor! Tor! Und Weghorst! Wahnsinn! Und da hat sich die Einnahme von João Victor schon gelohnt. 2:2 hier in der 81. Spielminute durch unsere Nummer 9. Und die heißt und ein wichtiges Tor für den VfL. Und jetzt kann es hier nochmal richtig zur Sache gehen. Ja, richtig zur Sache ging es ja auch während des Spiels, zumindest in der zweiten Halbzeit, möchte ich sagen. Und das möchte ich natürlich auch besprechen, diesen Kick dort im Stadion der Alten Försterei mit meinen heutigen Gästen. Und das ist zum einen, ja, altbekannt hier aus meiner Kitchen Gang, Wolfsblock-User Wolle Grün mal wieder zu Gast. Grüß dich. Ja, grüß dich, Lenny. Und ein weiterer Gast, er hat Dauerkarte in der Nordkurve, verfolgt jedes Spiel des VfL und das ist der Christoph. Grüß dich. Grüße alle und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Auch mal wieder ein neues, frisches Gesicht, kann ich nicht sagen, aber frische Stimme hier im Radio, der mit dabei ist. Ja, herzlich willkommen euch beiden. Ja, Wolle, du warst selbst auch mit dabei in Berlin. Wie war es denn so im Block? Wie hast du es denn mitgekriegt? Ja, war schon schön. Also muss ich echt sagen, haben eine Busreise gemacht mit den Schlemmer-Brüdern. Einmal Werbung gemacht. Ja, einmal Werbung gemacht noch nebenbei. Weil ihr wart spät dran mit den Karten, das hat dann noch hintenrum so hingehauen. Ja, da habe ich halt zum Glück gute Kontakte über das Wölferadio nutzen können. Quatsch. Nein, also auf jeden Fall war das wirklich eine tolle Reise, also hat mir echt gefallen. Tolle Stimmung, super familiäre, freundliche Atmosphäre in dem Stadion, also kann ich jetzt mal unabhängig von dem Spiel und von den ganzen Dinge, die da passiert sind, war es echt ein super angenehmes Auswärtsspiel. Wir wurden wirklich, alle Fans wurden komplett begrüßt vom Stadionsprecher. Also wirklich. Zweieinhalbtausend sind mitgereist. Ne, und es war von Anfang an wirklich eine tolle Atmosphäre. Mit das familiärste, was ich bisher auf Auswärtsspielen so mitbekommen habe, muss ich wirklich sagen. Ja, soweit das drumherum. Christoph, kommen wir mal zum Sportlichen. 2:2, wie hat dir das Spiel des VfL denn gefallen, sagen wir es mal so? Also taktisch war das eigentlich so, wie man ein Spiel nach einem Pokal, UEFA-Pokal, erwartet. Man hat versucht, das Spiel zu kontrollieren und den Gegner vom Tor wegzuhalten. Das wäre eigentlich aufgegangen, weil Tor hätten wir erzielt. Auf jeden Fall. Allerdings darf man bei solchen Spielen die Standardstore nicht bekommen. Ja, das ist das Problem gewesen. Mhm. Daher muss ich sagen, 2:2, okay. Aber hätte man die Standardtore nicht zugelassen, wäre sicherlich auch ein Sieg drin gewesen. Wolle, auch für dich 2:2 zu wenig oder eigentlich angemessen, auch in Anbetracht der Belastung? Weil ging ja immerhin um Platz 6, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Ne? Und immer wenn es dann der VfL reißen könnte, hat man so das Gefühl, dann reicht es dann doch nicht am Ende. Ja, ich hatte so das Gefühl, Wolfsburg hat, wie Christoph gesagt hat, sehr gut kontrolliert. Es war jetzt natürlich kein Spektakel, es waren keine vielen Torchancen, speziell in der ersten Halbzeit. Ich hatte so das Gefühl, das wollte ich nochmal nachmessen, ob der Platz auch kleiner war oder ob das, ja wirklich, das Spiel wirkte so eng. Also das Spiel wirkte extrem eng. Das hat haben mir ein paar Kollegen oder ein paar Freunde auf der Kurve auch irgendwie bestätigt, die hatten ein ähnliches Gefühl. Hinkt vielleicht auch wirklich mit dem kleinen Stadion zusammen. Aber im Großen und Ganzen haben wir wenig Chancen rausgespielt, waren aber trotzdem dominant aus meiner Sicht und eigentlich eine spielbestimmende Mannschaft. sieht man ja auch, dass im Prinzip drei Chancen, die Unioner hatten, zu zwei Toren geführt hat. Also da war es ja nicht viel passiert in unserer Hälfte. Hätten wir nicht die Fehler gemacht, wäre das auch nicht so. Klar, ja, aber ich muss auch ganz ehrlich, also normalerweise bin ich halt immer derjenige, der das Positive da auch sieht, aber da muss ich jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten, weil die erste Halbzeit war mir deutlich zu passiv. Man hat ganz deutlich gesehen, dass die Mannschaft viel zu wenig bereit war, Risiko zu gehen. Ja, man hat sich sozusagen da einlullen lassen, möchte ich mal sagen, von Union. Man ist zwar aufgetreten, habt ihr beide recht, glaube ich, dominant und wie eine Heimmannschaft, aber dann insgesamt viel zu wenig Tempo im Spiel gehabt und viel zu wenig den Druck nach vorne entwickelt. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, da gab es auch einen ordentlichen Anschiss in der Zeit. Ja. Ich glaube, das konnte dann auch Glasner nicht gefallen haben, dass die Mannschaft so passiv letztendlich agiert hat. Ist dann unterwegs gewesen, ja, wie so ein bisschen, ja, spielen wir mal, also wenn wir hier einen Unentschieden spielen, ist auch gut und so. Und erst dann quasi, nachdem man dann, ja, mehr oder weniger dann musste, hat der VfL dann auch nach dem Rückstand wieder richtig dann Gas gegeben. Ja, das fand ich persönlich schon, das wirkte schon ziemlich wie eine, naja, Spitzenmannschaft ist ein bisschen übertrieben, aber die sind schon dominant und sind schon selbstbewusst. Die waren nicht fußballerisch die bessere Mannschaft, ja, klar, ohne also jetzt tatsächlich dann auch gefährlich vorm Tor zu sehen. Aber Christoph, wie ist denn das letztendlich auch zu erklären, dass man wieder in Anführungsstrichen ins Spiel geht und sagt so, okay, wir gucken uns das hier erstmal an. Reden wir wieder von dem, was in der Vergangenheit immer so Dienst nach Vorschrift gesagt oder genannt worden ist. Geht dir das da auch so oder wie ist das, oder siehst du das eigentlich nochmal ganz anders? Ist das völlig normal, so ins Spiel zu gehen? Ich empfinde das anders, und zwar, wenn man jetzt als Vergleich das Düsseldorf-Spiel nimmt, wo tatsächlich wir sehr, sehr schlecht gespielt haben, ist hier, wie ich schon sagte, nach dem Pokalspiel am Donnerstag eher die, sag ich mal, die Kontrolle nötig und die Hoffnung, dass man dann bei Stand 0-0 irgendwo mal ein Tor schießen kann. Allerdings ist alles über den Haufen geworfen worden, nachdem wir praktisch wieder aus dem Standard Tore bekommen haben. Genau, und da hören wir uns auch gleich nochmal Kuhn Castells zu an. Aber vorher wollte ich noch auf eine andere Sache eingehen, nämlich was dann tatsächlich positiv gewesen ist. Nämlich, als der VfL dann musste, hat er aus einem 0-2 ein 2-2 gemacht. Das ist ja nicht gerade mit dem Europapokal in den Knochen nicht selbstverständlich. Und ich habe mal nachgeguckt, das ist, nachdem du mit einem 2-Tore-Rückstand noch gepunktet hast, 85 Spiele her. Kann sich noch einer erinnern, wann das war? Preisfrage heute. Wann hat der VfL das letzte Mal 0-2 umgebogen bzw. dann noch gepunktet mit dem Unentschieden? Das ist 85 Spiele her. 85 Spiele her. Dass wir 0-2 gedreht haben. Boah. Und so mehr kann man diese Leistung auch einschätzen. Ja? Das ist ja mal eine Ansage. So, das war damals, ich nehme es mal vorweg, weil ihr habt natürlich keine Ahnung, deswegen sitzt ihr ja auch hier. Geile Frage, das ist eine schöne Günther Jauch-Frage, eine Million Fragen stellen und dann sagen, ihr bist du doof. Gegen Bayern damals. Das Ding, wo Maximilian Arnold noch diesen komischen Freischuss da reingehauen hat, sich der selber reingeführt hat. Ja, ja. So, da haben wir ja auch 0-2 zurückgelegen in München und noch 2-2 gespielt. Ja, also so lange ist das her, und deswegen, das ist dann wirklich auch der Mannschaft hoch anzurechnen, auch im Sinne von wegen, dass sie sich dann auch reinhängen, leider in dem Fall erst, wenn sie mussten, weil natürlich Standardgegentore, ich glaube Wolfsburg, die Mannschaft in der Rückrunde, die meisten Standardtore gefressen hat. Christoph, leider. Wie stellt man das ab? Also ist ja nicht so, dass man sich schon mal thematisiert hätte, sagen wir es mal so. Naja, hier war das so, dass, wie Castells schon sagte, der Ball sehr, sehr schnell runterkam, dass er sich total verschätzt hat, weil es sehr windig war. Das kann man, sage ich mal, aus der Situation heraus sehen, dass er komplett, was von ihm eigentlich nicht bekannt ist, komplett falschen Weg zum Ball berechnet hat. Somit konnte der Angreifer, Andersen heißt er. Mhm, genau, ja, ja. Der konnte dann Ginczek abschütteln, weil Ginczek damit auch gerechnet hat, dass der Ball länger wird. Mhm. Und so konnte er das einköpfen. Ja, gut, hat es der Stürmer dann auch gut gemacht. Und du hast ihn schon angesprochen, Kuhn Castells hat sich natürlich insgesamt dann auch gerade zu dem Thema Standardgegentore auch nochmal geäußert. Das hören wir uns mal ihm an. Wir wussten, dass sie stark drauf sind, aber das passiert einfach. Ich glaube, die letzten Spiele haben wir jetzt die Standards gut verteidigt, haben wir auch 5-0 gespielt, und das sind Sachen, die passieren, gerade hier im Stadion mit dem Wind, all diesen Sachen dazu. Das ist nicht einfach, das immer immer zu verteidigen. Sie blocken den Gegner gut. Also das machen sie schon gut. Deswegen sind die auch in die Bundesliga. Und ja, trotzdem werden wir das analysieren. Aber ich glaube, Leipzig macht wieder andere Standards. Also von dem her, glaube ich, müssen wir da jetzt nicht wieder nochmal ein großes Thema draus machen. Ja, also Kuhn-Castells will kein großes Thema draus machen. Aus meiner Sicht ist es schon eins, wenn du gegen insbesondere Mannschaften, die hinter dir stehen in der Tabelle, dann so unnötig in Rückstand gerätst, wie mit solchen Standardsituationen. Da darf auf alle Fälle noch weiter dran trainiert werden. Ja, ansonsten schauen wir natürlich jetzt mal hier im Wölferadio wie üblich auf die Zahlen, die der VfL abgeliefert hat gegen Union Berlin. Ungewöhnliche Spielzeit war es ja auch. Also, der VfL, und da gucken wir immer gern auf die Laufleistung, hat ja also genauso viel abgeliefert wie Union Berlin. Eben nicht mehr, aber halt auch nicht weniger. Großartig. Die sind, glaube ich, 100 Meter mehr gelaufen, so ungefähr. Ja. Dass die Zahlen hinterm Komma, die lasse ich da mal weg. Also in dem Fall war es so, man hat da so viel investiert wie der Gegner und hat dann entsprechend auch gepunktet. Meinetwegen, gerne hätte es auch wieder ein bisschen mehr sein können, obwohl man insgesamt mit den 118 Kilometern gut unterwegs gewesen ist, also von der Laufleistung her. Passquote 78%. Ja, das war okay, aber wie gesagt, ich fordere da ja immer eine 80. Unterirdisch Union Berlin mit 63%. Da kam ja quasi gar nichts an. Also von der Warte her hätte man da viel mehr draus machen müssen. 60% Ballbesitz für unsere Wölfe, das ist auch eher so Stil einer Heimmannschaft. Allerdings dann auch nur 47% Zweikämpfe. Da hat dann Union dann, weil sie halt auch agiert haben, wie ein Auswärtsteam hinten drin gestanden, ja, und haben dann auch dann mehr die Sachen dann weghauen können. Schauen wir doch mal auf unsere Spieler. Da war ja ein besonderer Blick dann auch auf, ich sag mal, Spieler wie vorne mit Yannick Gerhardt, der ja auch ein Tor geschossen hat. Da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf. Der ist momentan eigentlich gut drauf, sollte man meinen. Zumindest sehr viel Stabilität gesorgt im Mittelfeld. 85% Passquote, allerdings nur 23% Zweikampfquote. Was fällt euch denn? Er ist immer ein Man of the Match geworden, ja, aber was fällt euch dazu denn ein? Ja, was fällt mir ein? Er hatte 56 Ballkontakte, 39 gespielte Pässe. Also er hatte auf mich den Eindruck gemacht, dass er viel über Stellungsspiel und über Laufleistung weggemacht hat. Also er war, wenn er den Ball hatte, teilweise unheimlich schnell. Ich finde, er hat das Tempo dann angezogen. Also er war der schnellere Mittelfeldspieler, ganz klar im Vergleich zu Arnold, der wiederum aber natürlich auch mehr Absicherung betrieben hat. Also ich persönlich muss sagen, fand Gerhard stark. Man of the Match, naja. Ja, habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, das ist halt eine Sache. Ich finde, bei dem Spiel konntest du jetzt keinen besonders hervorheben. Also, ja, fand ich auch. Überraschend, dass Glasner dann auch die Rotationsmaschine angeschmissen hat, Christoph? Also mit Schlager vor allen Dingen, das war ja die größte Überraschung, den Schlager auf der Bank zu lassen. Warum der auf der Bank saß, das kann ich nicht sagen. Also es hat mich auch überrascht. Allerdings hat Schlager beim letzten Spiel, wie ich bei Wölferadio schon gehört habe, auch nicht mehr Zweikämpfe gewonnen als Gerhard. Das stimmt. Und ich weiß nicht, ob man das so dolle bewerten kann. Impulse nach vorne kommen von Gerhard viel besser als zum Beispiel von Gilavugi, der dann mehr Zweikämpfe gewinnt. Also man muss ja auch wissen, was man eigentlich vom Spieler erwartet. Ja, also in dem Fall ist es natürlich auch so, die Position von Gilavogi hat ja Maximilian Arnold eingenommen. Da ist er dann mit 50% Zweikämpfen rausgegangen, 82% Passquote. Laufstarkes Mittelfeld, also beide, Maximilian Arnold und auch Yannick Gerhardt, deutlich über 11 Kilometer da abgerissen. Und ja, das sind natürlich alles so Punkte, die dann halt auch dir die Lücken in der Mitte dann auch schließen. Ja, das hilft natürlich dann auch. Wenn wir nochmal gucken, aber gerade beim Thema Rotation, Wolle, da geht es ja auch darum, dass man jetzt Spieler da jetzt zum Einsatz kommen, die man nicht so unbedingt auf der Rechnung hatte. Also ich meine, guten Schlager draußen, Mimedi draußen, den du wo du eigentlich denkst, der spielt dann Stamm mehr oder weniger. Ja, dafür spielen dann aber auch jetzt auf einmal Ottavio, macht seine Sachen nicht schlecht. Also wie bewertest du die Rotation dann auch? Ja, im Moment ist es natürlich auch eine gute Zeit zum Rotieren, weil wir eigentlich relativ erfolgreich spielen. Wir sind in Anführungsstrichen nicht Fisch, nicht Fleisch. Wir haben nach unten keinen Druck. Wir haben eigentlich jetzt einen Lauf. Das ist eine gute Zeit, um auch mal Leute zu bringen, die vielleicht erst ja, in der zweiten Reihe stehen. Also ein Paulo Ottavio hat mir von Anfang an gefallen, auch schon beim beim Euroleague-Spiel war der stark, hat ja ein Tor damals geschossen, auch jetzt. Lief natürlich nicht alles optimal. Das, genauso wie Babu, der war auch, es lief viel über seine Seite, er war auch relativ oft alleine dort auf weiter Flur. Das sind alles Spieler, die man aus meiner Sicht aber auf jeden Fall bringen kann und die man auch, die auch konstant eigentlich. Babu vielleicht ein bisschen anfälliger defensiv, da hat mir der Ottavio gefällt mir defensiv besser, also der lässt weniger zu. Dafür sind beide aber halt in der Offensive absolut zu gebrauchen. Also ich bin positiv überzeugt und ich denke mir, Konkurrenz belebt das Geschäft und du musst auch den Russell Jong ein Zeichen setzen, dass er auch mehr bringen muss. Also dass er jetzt nicht noch ewig von der letzten Saison leben kann. Gut, im Moment noch natürlich verletzt. Babu profitiert ja auch von der Verletzung von William. Ich fand halt beide Außenverteidiger am Samstag ja immer bemüht, sagen wir es mal so, aber häufig auch glücklos in ihren Aktionen. Da wurde, also ich weiß nicht, wie oft Ottavio auch angeschossen wurde, als er vorbeigegangen ist, und da gab es dann eben nicht die Ecke oder den Einwurf, sondern den Abstoß. Ja, also das ist mir zum Beispiel aufgefallen, oder auch ein Babu. Also ganz ehrlich, wenn ich da verantwortlich wäre oder auch an Stelle des Spielers, ich würde da erstmal ein paar Extraschichten, was das Thema Flankenschlagen angeht. Also die waren ja alle, das waren ja alle Jörg-Heinrich-Gedächtnisflanken so auf Kniehöhe, ja, die da reingesegelt haben. Stimmt. Das war nicht so überzeugend. Allerdings spricht die Rotation eigentlich dafür, dass das Gebilde Mannschaft funktioniert und dass man ab und zu mal einen Spieler reinwirft und einen rausnimmt, wie zum Beispiel Memedi. Das ist auch in Ordnung. So wie Wolfgang schon sagte, wir haben Lauf. Man sollte den Leuten, die dann schon länger nicht gespielt haben, auch 2-3 Mal Chance geben. So wie bei Gerhard sieht man, das erste Spiel, nachdem er reinkam, war, sage ich mal, durchwachsen. Aber er hat sich vom Spiel zu Spiel gesteigert und jetzt ist eigentlich so die Position von ihm fantastisch bespielt und fantastisch besetzt. Also ja, und Yannick Gerhard, Torschütze zum 1:2, hat sich hinterher auch bei André am Mikrofon in der Mixzone geäußert, insbesondere zu dem Thema Rotation und wie er seine Rolle da jetzt auch sieht innerhalb der Mannschaft. Natürlich ist es gut, wenn wir rotieren können, und in der Hinrunde war es oft so, dass wir durchgespürt haben, dass ich halt wenig Chancen bekommen habe. Ich denke, dass ich meine Chancen jetzt auch besser genutzt habe, und natürlich tut es gut, wenn man dann auch das Vertrauen weiterhin bekommt. Und ja, denke ich, wenn man dann so rotieren kann, dann kann man alle Spieler bei Laune halten. Alle Spieler bei Laune halten ist, glaube ich, genau das, was geht. Also das spricht eher dafür, weil es ja auch häufig Diskussionen gab, wie erreicht Glasner die Mannschaft, wie geht Glasner mit den Spielern um, verstehen die ihn, verstehen die das System, kann er mit der Truppe umgehen, ist das ja eher so ein Indiz dafür, dass auch die Spieler, die lange hinten dran waren, zumindest nicht den Megafrust geschoben haben, um zu sagen, ich bringe jetzt keine Leistung mehr. Ja, interessante Aussage. Hört man auch nicht oft, dass man alle Spieler bei Laune hält, und er spricht im Prinzip auch von sich selbst, ne? Und das ist, finde ich, ja, wie du sagst, ein sehr gutes, ein guter Indikator für ein gutes Mannschaftsgefüge, definitiv. Merkt man ja auch auf dem Feld. Und deswegen hat er auch verdient, dass wir uns nochmal anhören, sein Tor zum 1:2 Anschluss in Berlin am Sonntag. Und jetzt die nächste Ecke wieder. Maximilian Arnold schlägt den Ball halt rein. Der ist ein Tor! Tor ist er! Da! Wir können es auch! Yannick Gerhard! Wir können es auch an der Ecke! Und der VfL ist wieder da! 1:2! Yannick Gerhard! Das Monster, das Kopfballmonster taucht am kurzen Pfosten auf. Schöne Ecke da von Maximilian Arnold, glaube ich, war es, reingeschlagen. Der die Kugel an den kurzen Pfosten bringt. Und Gerhard, schöner Laufweg da durch den halben 16er. Nickt die Kugel dann rein, kurzer Pfosten und keine Chance für Giekewitz. Ja, keine Chance für Giekewitz, gut gemacht. Sah auch einstudiert aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ne? Also das sah so nach Training aus. Ja, passiert leider zu selten, dass eben diese Überraschungsmomente da sind. Die Ecken sind sehr, sehr oft ausrechenbar. Und eben so eine Aktion von einem Spieler, von dem der Gegner nicht erwartet, dass er mit Kopf da reingeht, sind eigentlich Überraschungsmomente und führen meistens zu gefährlichen Situationen. Denn große Verteidiger gibt es auch bei den anderen Mannschaften, die dann auch kopfstark sind. Und nicht immer kann Weghorst dann so einen Ball bekommen. Ja. Also man konnte das im Stadion auch gut sehen. Also es war ja auf unserer Seite. Und ich habe schon gejubelt, bevor das Ding drin war. Also da haben mich im Nachhinein noch zwei, drei Fans angesprochen und haben gesagt, sag mal, hast du irgendwie eine Glaskugel, wo du reingeguckt hast? Und ich meinte, das konnte man wirklich sehen. Ich habe irgendwie zufällig auf den Gerhard geachtet. Dass der da richtig reingelaufen ist. Und dann kam natürlich auch die Ecke dann auch wirklich, war auch sehr gut geschossen an der Stelle. Das muss man auch mal sagen, war ja auch beim 2-0 von Union so. Das habe ich mir auch heute noch mal genauer angeguckt. Ist halt auch ein gut geschossener, was war das, Freistoß in der Ecke? Ecke. War aber wirklich auch gut gemacht. Das kann man auch schlecht verteidigen und das muss man dann auch mal anerkennen, wenn das gute, einstudierte Standardsituationen sind. Ja, soweit das Sportliche. Haben wir, glaube ich, genug abgefrühstückt hier im Wölferadio. Wir müssen uns natürlich noch einem Thema widmen, was ja seit dem Wochenende die Schlagzeilen beherrscht, den Fußball so ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt, nämlich das Thema Vorkommnisse auf den Tribünen und ja, das, was da auch letztendlich am Sonntag in Berlin passiert ist, natürlich als Fortsetzung auch zu sehen zu dieser Geschichte da in Hoffenheim, wo Bayern und Hoffenheim ja dann den Spielbetrieb mehr oder weniger eingestellt haben. Da möchte ich euch auch einmal kurz nochmal einstimmen mit einem Ausschnitt von Wölferadio Arena Live. André und ich, für uns war es ja auch eine völlig neue Situation. Da kommt man sich wirklich vor wie Marcel Reif und Günther Jauch, wenn er das Tor umgefallen ist. Da passiert nichts, ja in Anführungsstrichen, auf dem Feld und du musst trotzdem dann beschreiben und auch einschätzen letztendlich und dann auch die richtigen Worte dann auch finden. Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber ihr könnt ja mal hören, wie wir das versucht haben zu lösen am Sonntag. Das Spiel scheint unterbrochen zu sein von Schiedsrichter Dankert. Jetzt wird sozusagen das fortgesetzt, was gestern nicht begonnen hat, aber natürlich eskaliert ist. Und jetzt die Zersunterbrechung. Und das ist, ich kann es nicht hören aus dem Wolfsburger Block, aber da scheint es eher unterstützende Kommentare zu geben dazu. Mal gucken, wie sich das jetzt noch weiter stellt. André, wie siehst du das? Ja, das ist natürlich schwierig. Wo zieht man jetzt da die Grenze? Ab wann wird ein Spiel unterbrochen? Ab wann wird vielleicht sogar ein Spiel abgebrochen? Ganz, ganz schwer. Ich bin in den 80er Jahren mit Fußball groß geworden. Da waren solche Sprechchöre gegen gegnerische Mannschaften Usus. Dass wir heute gesellschaftlich weitersehen, das denke ich schon. Auf der anderen Seite, finde ich, regiert man hier jetzt vielleicht auch ein bisschen zu krass von Seiten des DFB. Ja, zu krass reagiert vielleicht von Seiten des DFB. Genau richtig sagen die anderen. Wie soll man das trotzdem machen? Fangen wir erstmal an. Wie, Wolle, hast du es denn im Block wahrgenommen, als das dann sozusagen losging? Also erstmal war ich glücklich, dass es nicht wir waren. Um es mal einfach zu sagen, weil ich mir dachte, oh nee, ey, das können wir jetzt wirklich nicht gebrauchen, dass wir damit auch noch anfangen. A la so nach dem Motto, wir Ultras halten zusammen. Also das nehme ich mal gleich vorweg, wenn wir da so mitmachen würden, dann wäre das könnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir hätten eigentlich, die hätten auch genauso unseren Winterkorn oder sonst wie nehmen können, weil das ist der Haupt, der ist genauso ein Sponsor wie in jedem anderen Verein auch und die haben sich halt ihn als Sinnbild rausgesucht, aber es hätten auch genauso gut wir sein können. Also von der Seite gebe ich jetzt schon mal meine Meinung bekannt, was ich davon halte. Wie war es im Block? Im Block war es so, dass eigentlich der Support oder das, die Sprechgesänge, die von uns, von Wolfsburgs Seite kamen, war wirklich schon überwiegend von der Ultraseite unten oder von der Ultraseite. Also die Fans, die so sporadisch mitfahren, wie wir das jetzt zum Beispiel waren, die waren da eher ruhig und haben dem Ganzen eher nur so mit Entsetzen oder mit einer gewissen Spannung gelauscht, weil ich dachte wirklich auch also nicht, was passiert jetzt, was machen wir jetzt im Gegenzug? Sind wir die Nächsten, die jetzt irgendwas hochhalten? Und also es war nicht ein grundlegender Support von der gesamten, von den 2.500 Fans zu dieser Aktion, sondern es waren, wenn überhaupt, eine Handvoll, sagen wir mal. Aber die waren natürlich laut und haben ja ihre Berechtigung, zumindest das waren die Ultras, die immer mitgehen und das sind die, die immer Stimmung machen und das sind die, wie immer dort in den Gästebereichen sitzen. Deswegen habe ich natürlich absolut gar nichts gegen diese Ultragruppierung. Im Gegenteil, die braucht jeder Verein absolut. Nur die Aktion, sich dort eine Person rauszusuchen, eine Privatperson, die dort zum Sinnbild von irgendwelchen, in der heutigen Zeit von Anschlägen in Halle oder in Hanau oder sonst wo, da muss man mit irgendwelchen Fadenkreuzen und irgendwelchen Persönlichkeitsanfeindungen mal ein bisschen aufpassen, was für ein Signal man da nach außen setzt. Das ist so meine Meinung. Christoph? Also ich bin eigentlich für noch härtere Strafen, wenn sowas vorkommt, dass das Spiel sofort abgebrochen wird, dass die Mannschaft, deren Fans sowas veranstalten, einfach das Spiel abgibt, die 3 Punkte bei der gegnerischen Mannschaft vergeben werden und das Spiel beendet wird. Das sind so Maßnahmen, wo normale Fans, so wie ich, die ins Stadion gehen, die damit nichts zu tun haben wollen, auch die Leute dann ablehnen würden, auch persönlich ablehnen würden. Die müssen das zu spüren bekommen, dass sie dem Verein nicht nur finanziell, auch was Reputation betrifft, total schaden. Das ist eben mit nichts zu entschuldigen und es gibt keine Rechtfertigung für sowas, wie viele versuchen auch von sich zu geben. Das ist fadenscheinig und heuchlerisch. Da deutliche Worte von euch beiden. Wir wollen mal eben einmal anhören, bevor ich auch noch mal meinen Senf dazu gebe, weil ich sehe es ein bisschen differenzierter, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir werden jetzt einmal noch dann auch hören, wie es denn die Spieler empfunden haben unten und wie sie es, ja, was sie dazu gesagt haben. Maximilian Arnold hat sich nämlich ähnlich deutlich geäußert wie ihr beiden. Egal, was man davon halten mag, habe ich null Akzeptanz und der 3-Stufen-Plan finde ich auch. Man hat ja so wie 2 Chancen, man kann 3 Chancen, man kann das zweimal machen, da bleibt das unbestraft. Ich würde beim ersten Vergehen sofort das Spiel abbrechen, damit die Leute das auch lassen. Also Maximilian Arnold würde sofort abbrechen, geht so ein bisschen in die Richtung, Christoph, was du gerade gesagt hast. Es ging ja, um das nochmal kurz einzuordnen, auch darum, weil das hier häufig gerade auch anklang, weil sich die Ultragruppierungen, insbesondere ja von Bayern, die das mehr oder weniger an diesem Wochenende ja nochmal richtig massiv losgetreten haben, gesagt haben, es geht gar nicht um den Kollegen Dietmar Hopp als Privatperson, sondern es geht um das Symbol, was er darstellt und um das Thema Kollektivstrafen. Deswegen ja das erste Plakat in Berlin auch, unten versehen mit .dfb, nicht DFB. Und da geht es halt darum, dass es eine Absprache offensichtlich gab oder eine Zusage, dass man auf Kollektivstrafen verzichtet, das allerdings mit der Aktion oder Causa Hopp dann verknüpft hat und gesagt hat, so, nachdem die Dortmunder dem sozusagen zuwidergehandelt haben, dann gab es dann doch wieder eine Kollektivstrafe und jetzt dürfen 2 Jahre alle Dortmunder, also auch Fans, die damit nichts zu tun haben, dürfen da halt nicht hinfahren und sich ein Auswärtsspiel angucken von ihrer Borussia. Darum geht es, glaube ich, auch. Und da haben sich dann auch mehrere Ultragruppierungen in Deutschland oder auch Fangruppierungen, es sind ja nicht nur Ultras, die da eine Rolle spielen, dann solidarisch offensichtlich gezeigt, von Schalke bis Gladbach und hast du nicht gesehen. Gibt es etwas, wo ihr sagt bei dieser Diskussion, das ist etwas Nachvollziehbares, wie dort gehandelt wird? Also für mich ist das komplett nicht nachvollziehbar, weil dann man beleidigt eine Person, wie Wolfgang schon sagte, und versucht das als, sage ich mal, drastische Darstellung dessen, was DFB verbockt hat, darzustellen. Das wäre so, als wenn man jetzt ihn als VW-Mitarbeiter dafür verantwortlich macht, dass die Dieselkrise ist oder sowas. Ja, das ist absolut unannehmbar. Ja, für mich ist es so, dass ich alleine nur, wenn man sich mal überlegt, die Dortmunder, ja, jetzt fange ich mal mit meiner Sicht der Dinge auch dahingehend an, die Dortmunder, die das ja eigentlich, die auf Bewährung waren, die waren auf Bewährung nach Absprache mit dem DFB und sind dann trotzdem nach Hoffenheim gegangen und haben die Aktion abgezogen. Also das ist ja so nach dem Motto, ich habe Hausrecht, sag, pass auf, du hast bei der letzten Party schon richtig Scheiße gebaut, wenn wir noch einmal auf der Terrasse kotzt, dann fliegst du raus und dann kommt er wieder und macht's mit Absicht. Und dann soll man das auch noch tolerieren und dann wird der dann noch wiederum so dargestellt, dieser böse Gast, als wäre der Gastgeber derjenige, der hier was falsch gemacht hat. Also ist ein drastisches Beispiel, aber ich muss noch mal eins vielleicht generell dazu sagen, dass ein Verein wie Dortmund oder auch Bayern, aber Dortmund mal als Startverein von dem Ganzen oder als die Fans vom BVB, die ein aktiengeführtes Unternehmen sind, dass die in Hoffenheim als Kapitalismus, also darstellen, als wären die die Mannschaft, die mit ihrem finanziellen Gebaren die ganze Fußball kaputt machen, das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Das ist nicht an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Und dass die Bayern dann auch mitmachen, also Bayern und Dortmund beschweren sich über Verkommerzialisierung des Fußballs. Also das erübrigt jedem Argument. Ja, aber pauschalisierst du, ich frag da mal dazwischen, pauschalisierst du jetzt nicht genau das, was du auf der anderen Seite kritisierst? Weil sind ja nicht alle Bayern-Fans immer derselben Meinung. Ja, jede Verallgemeinerung ist Unsinn, auch diese. Nein. Sehr schön. Also, ja. So kann man es natürlich aussehen. Ja, wie gesagt, die Ultras haben, das auch nochmal ein bisschen abschließend, die Ultras haben natürlich ihre absolute Berechtigung, Unmut zu machen. Und das sollen sie auch, und sie sind nun mal diejenigen, die Stimmung machen und die immer auch da sind. Deswegen will ich einen Ultra-Sympathisant hochziehen. Nur das ist in der heutigen Zeit einfach ein falsches Signal. Dann sollen sie es an eine Stelle wie den DFB signalisieren, aber nicht an einzelne Personen. Denn das ist Diffamierung, haben sie ja gemacht. Fick dich DFB ist ja deutlich das erste Plakat in Berlin, und es wurde sofort unterbrochen. Da ging es noch gar nicht um Hopp. Ja, dann sollen sie jetzt aber Fick dich DFB meinetwegen sich Trikots drucken lassen, aber nicht Personen dort abbilden. Denn wenn irgendein durchgeknallter Fußballfan, der gerade sagt, jetzt will ich den deutschen Fußball retten, und mit seiner selbstgebauten Waffe mal nach Sinsheim fährt und irgendeinen Scheiß macht, dann wirst du sehen, wie dann alle sagen, ja, das haben wir ja nie so gewollt und das war ja gar nicht geplant. Und ein Fadenkreuz im Gesicht von einem Menschen ist ja nur ein Sinnbild für irgendwas. Also das sind so Dinge in der heutigen Zeit, wo ich doch der Meinung bin, da sollten wir ein bisschen weiter sein in unserer Gesellschaft. Gut, wobei ich finde, dass man genau diese Quervergleiche eben nicht ziehen kann, weil da ist die Enthemmungsschwelle, wenn du dann tatsächlich zur Waffe greifst, noch ein deutliches höher. Und ich finde auch, man sollte nicht diese Vergleiche mit Hanau oder mit Halle ziehen, die in einem wirklich ganz anderen Spektrum des gesellschaftlichen Randes, sag ich mal, spielen und die natürlich uns noch ein deutliches mehr betroffen machen müssten, als jetzt das, was in einem Fußballstadion passiert. Denn das ist ja ein Teil dieser ganzen Geschichte. Zum einen treiben jetzt sozusagen die Ultras oder die Fangruppierungen, die da beteiligt sind, treiben den DFB so ein bisschen da vor sich her und machen sich da mittlerweile fast einen Spaß draus, da entsprechend zu provozieren. Und es ist ja auch offensichtlich bewusst nicht das dritte Plakat hochgegangen, was bestimmt irgendwo möglich gewesen wäre, sondern es sind zwei hochgegangen. Das heißt, es ist eine Form des Protestes über die, und da bin ich absolut bei euch, über die Art und Weise und auch den geäußerten Inhalt. Ja, das ist nicht mein Vokabular, das finde ich, das gehört sich nicht. Ein Mensch in ein Fadenkreuz zu setzen, egal wer, das gehört sich nicht. Egal, ob da jetzt irgendwas hintersteht, weil das passt nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Das hat aus meiner Sicht was mit Respekt, Sportlichkeit und Anstand zu tun, und das hat in einem Fußballstadion, so wie das da gehandhabt wird, aus meiner Sicht nichts zu suchen. Das ist das eine. Nichtsdestotrotz, und weil jetzt ja auch die Geschichte anklang mit von wem müssten noch härtere Strafen her, also erstmal wird das natürlich sehr schwierig sein umzusetzen, die ganze Geschichte. Wie will man da der ganzen Sache habhaft werden? Und man hat aus meiner Sicht das Problem, dass man das Problem nicht löst mit härteren Strafen, sondern hier geht es um Sachen, die viel, viel tiefer liegen. Stichwort Kommerzialisierung des Fußballs, wo Hopp ein Beispiel ist letztendlich. Aber auch Mateschitz, der ja auch im Fadenkreuz gewesen ist, was das angeht. Also hier geht es darum, dass eine nicht kleine Gruppe von Fans der Meinung ist, so wie sich der Fußball in den vergangenen Jahren entwickelt hat, ist das nicht mehr zu tolerieren. Und es sind ja ganz, ganz viele Punkte auch kritisierbar. Diese Art und Weise, wie gesagt, die lehne ich ab. Aber die inhaltlichen Geschichten, die da zum Teil hinterstehen, damit sollten sich alle Beteiligten auseinandersetzen, weil du kriegst dieses Problem nicht gelöst durch Sanktionen. Beispielsweise hast du es ja auch mit Pyrotechnik. Ja, da weiß jeder, wenn ich erwischt werde, dann kriege ich einen Bau oder kriege eine Strafe oder sonst irgendwas. Da wird überwacht, da wird sonst irgendwelche Geschichten. Mein Verein hat da vielleicht einen Nachteil von. Und es löst das Problem trotzdem nicht, weil es trotzdem gemacht wird. Also man muss in einen Dialog eintreten, um da überhaupt eine Lösung zu bekommen. Aber den gibt es ja nicht momentan. Okay, dann wäre mein Vorschlag, wenn man das so thematisieren will, dann sollte man an jedem Wochenende irgendeine neue Person in das Fadenkreuz stellen. Dann ist es das nächste Mal nämlich der Adidas oder der Audi-Chef oder es ist der Evonik-Chef oder es ist der irgendein großen... Am besten keiner. Oder der Kühne von HSV oder. Also wenn es nach der Argumentation geht, dass man gegen die Kommerzialisierung des Fußballs ist, dann sollte man nicht nur sich einen raussuchen, sondern alle zeigen, sondern das ganze Gebilde mal aufzeigen und nicht auf der einen Seite so den BVB darstellen als der Verein, wo die Mutti noch die Trikots wäscht am Sonntag, Ja, obwohl die in Aktien geführtes Unternehmen sind. Das ist, es ist eine heuchlerische Diskussion, da gebe ich dir ja recht. Und wenn dann der ausschlaggebende Verein, oder wenn man dann nochmal weiter zurückguckt, wie zum Beispiel ein Watzke, und ihr merkt meine Sympathie zu diesem Schwarz-Gelben, aber wie ein Watzke schon anfing mit dem VfL damals, als wir erfolgreich waren, über diese Schiene niederzumachen. Dann ging es weiter mit dem Hoffenheim und es ging weiter mit Leipzig. Dass in Leipzig 2.000, 3.000, 4.000 Fans mit Kindern übelst beworfen und attackiert wurden. Wo übrigens kein Spiel, Schwein sagt ja, was. Wo übrigens kein Spiel unterbrochen worden ist. Wo kein Spiel und keiner Händchen halten. Das meine ich halt, dass du halt diese Geschichte nicht habhaft werden kannst, auch weil du da offensichtlich, und das ist ja auch das weitere Empfinden in der Causa Hopp, dass hier ganz viele Fans, aktive Fans, finden, hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Ja, und das ist so ein Punkt, weil genau in diesem Bereich wurde dann eben nicht unterbrochen und wir hatten neulich die Fälle mit Rassismus im Stadion, da wurde nicht unterbrochen. Ja, das sind alles so Geschichten, wo der Fußball, also das, ich will das gar nicht gegeneinander aufrechnen. Ich sage nur, das ist, da hat man das Gefühl, für den Milliardär, da ist man da. Ja, da, kümmert, da ist man sofort. Ne? Der Buddy, der kriegt dann, der die Kohle da reinpumpt in das System, da stehen wir mal zur Seite. Aber dem normalen Fan oder den anderen, Stichwort auch Homophobie und was weiß ich was da eine Rolle spielt, ja, das ist das eine, da ist dann keiner mehr da. Auf der anderen Seite, und da zitiere ich gerne Jörg Schmadtke, der sagte, das Fußballstadion war noch nie Ort des feingeistigen Ausdrucksweise, sagen wir es mal so. Und ich will jetzt nicht anfangen, was in den 80ern alles für U-Bahnen gebaut wurden, aber das waren auch so Punkte. Christoph, reagiert man vielleicht dann auch, gerade jetzt in dieser extremen Phase der Eskalation, reagiert man vielleicht dann auch ein bisschen über? Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass seit Jahren schon diese Entwicklung da ist. Also es ist nicht so, dass dann das auf einmal irgendwie hervorgetreten ist, dass es auf einmal aus dem Nichts auftaucht. Es wurden schon Spieler rassistisch beleidigt, es wurden schon Mannschaften auch beleidigt und Torhüter beim Abstoß. Das ist ja, sag ich mal, die Geschwister. Der Olli Kahn wurde noch mit Bananen beworfen. Ja, genau. Das ist alles genauso schlimm, aber das war offensichtlich eine andere Zeit und es wurde anders wahrgenommen. Keine Ahnung. Das ist, was André vorhin sagte, wir sind gesellschaftlich wahrscheinlich weiter jetzt und da wird das halt nicht mehr toleriert. Sagen wir es mal so. Ja, nee, das darf nicht toleriert werden. Also, wenn man jetzt auf dem Weg ins Stadion Fans, die mit Familien mit Kindern mit Flaschen bewirft, da gibt's keine andere Rechtfertigung. Keine Rechtfertigung. Und das passiert sehr oft bei den sogenannten Traditionsvereinen. Wenn das Tradition ist, dann bleibe ich lieber Plastikverein, so wie wir das sind. Ja, weil wir, unsere Fans haben noch nie jemand, sage ich mal, mit Flaschen beworfen. Vor allem Kinder. Und diese Geschichte mit Hopp hat schon in Dortmund damals angefangen, als die neidisch waren, dass Hoffenheim Erster war oder Zweiter, irgendwo Tabelle angeführt hat und die damals in Niemandsland irgendwo grottenschlechten Fußball gespielt haben. Da kam schon dieser Neid und diese Beleidigung gegenüber Hopp. Und das zieht sich schon, sage ich mal, seit Jahren. Erst dann, als dann Klopp kam und dann die Mannschaft aufgebaut wurde, besser geworden ist, aber die Dortmunder Fans sind auch nicht besser geworden. Gut, wobei ich mal natürlich auch sagen muss, es ist kein Dortmunder Problem, beziehungsweise, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele weitere Fanszenen, teilweise, aber Teile der Fanszene, die sich da solidarisiert haben. Insgesamt dann auch jetzt erstmal unter dem, ja, ich sag mal, Begriff gegen die Kollektivstrafen, worum es da auch letztendlich geht, werden wir an dieser Stelle auch nicht lösen. Aber natürlich ein sehr emotionales Thema, was wir auch weiter dann auch hier im Wölferradio sicherlich auch im Blick behalten werden, weil es alle betrifft und wir auch alle sehr genau darauf achten müssen, wenn wir, da muss ja jeder bei sich selber auch anfangen, wenn er ins Stadion geht, was für einen Fußball und was für ein Drumherum, was für ein Stadionerlebnis wollen wir alle haben. Und da kann ich dann auch nochmal an alle zu appellieren, daran appellieren. Ne? Und da gilt wie immer die goldene Regel, behandle andere so, wie du selber behandelt werden möchtest. Und ich glaube, dann werden wir auch gerade in Fußball Deutschland einen großen Schritt weiter. Kurzpassspiel. Ja, merkwürdiger Vorfall da in Leipzig bei dem Spiel, aus Angst vor Corona angeblich. Also das ist ja dieser Virus, ne? Ja, Corona, du heiße Sau, geboren um Fieber zu geben, fällt mir da an, der alte Song. Corona. Corona. Geboren ja, um Fieber okay. zu geben. Der geht, ne? Ja, aber auf jeden Fall musste eine Gruppe Japaner auf einmal das Stadion verlassen, aus Angst, da hat da irgendwie der Wachdienst da irgendwie Mist gebaut, haben sich auch für entschuldigt. Ja, wer weiß, was da noch alles so hinter steckt, aber als Entschädigung hat RB Leipzig schon mal angeboten, ein neues Stadionlied einzuführen, so quasi als kleine Entschuldigung. Und das geht wie? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Der SC Paderborn steht ja mitten im Abstiegskampf und hat es ganz, ganz schwer, die Liga zu halten. Aber immerhin, der Trainer gibt nicht auf und gibt auch am Spielfeldrand immer alles. Steffen Baumgart da ja unterwegs, bei Wind und Wetter, bei Minusgraden und bei Regen, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er da unterwegs und hat immer kurze Klamotten an. Und das erinnert fast ja schon so ein bisschen an Chuck Norris, würde ich sagen. Ne? Ja, nur mit dem Unterschied, Chuck Norris erzählt jetzt Steffen Baumgart Witze. Und dann hat es ja jeder auch von euch mitgekriegt, Manchester City ist ja aus der Champions League ausgeschlossen worden, zumindest ja, bis das dann ein Urteil auch rechtskräftig ist, aber ja, es gibt da auch schon die ersten Solidaritätsbekundungen, unter anderem ja, hat sich ja auch der HSV da solidarisch erklärt. Und deswegen möchte der HSV auch im kommenden Jahr nicht in der Bundesliga teilnehmen. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio hatte ich auch schon angekündigt heute wieder mit meinem Experten für RB Leipzig. Und das ist der Leipziger TV-Journalist und Dauerkarteninhaber bei RB, Holger Schrapel. Grüß dich, Holger. Guten Abend. Ja, erstmal kann ich dir natürlich nicht ersparen, bevor wir aufs Sportliche kommen. Die Japaner-Geschichte haben wir uns ja eben in der Sendung auch schon ein bisschen drüber lustig gemacht. Tokyo Gate. Wie hat sich aus deiner Sicht dargestellt? Großes Thema bei euch oder ist das eher so eine Randnotiz? Das kann ich für die Fanmasse nicht so beurteilen. Ich glaube nicht, dass es so ein Riesenthema ist, weil es so ein klares Ding ist, dass das also klar und unbestreitbar Mist, was da passiert ist, richtiger Mist. Und der B hat halt im Nachgang ja jetzt wirklich alles versucht, das irgendwie so halbwegs wieder auszugleichen. Ist für mich trotzdem auch eine echt traurige Nummer, muss man sagen. Jetzt hat man ja so ein bisschen das dargestellt, als wäre es so ein grandioses Versehen gewesen, im Sinne von auch, naja, ich sag mal, der allgemeinen Hysterie, die in Deutschland gerade herrscht. Gab es dann aber auch andere Quellen, die gesagt haben, ja, aber der Sicherheitsdienst von RB Leipzig, da gibt es auch schon durchaus ein paar rechtsradikale Tendenzen. Wie siehst du denn das? Also ich habe es, also erstens im Sicherheitsdienst insgesamt, vielleicht in Ostdeutschland jetzt speziell, da gibt es viele Jungs, die auch gerne so bei Pegidas zu Pegida-Demos gehen oder so, ne? Das auf jeden Fall. Aber hier im konkreten Fall war es tatsächlich wohl so, was ich gehört habe, dass der Sicherheitsdienst dann immer zu den Leuten gesagt hat, ja, es tut uns auch so leid, ne? Wir haben so Anweisungen, so zu handeln. Ich glaube nicht, ich glaube schon, dass das eine wirklich dämliche Entscheidung von irgendwo aus dem mittleren Managementbereich sozusagen gewesen ist, die halt etwas hilflose Ordner umgesetzt haben. Das ist die Geschichte, die ich kenne. Wirklich richtig bescheuert. Okay, hat natürlich auch ein bisschen geschwappt aufgrund der Ereignisse generell in den Stadien. Aber gut, dann haken wir das mal sozusagen in dem Sinne ab und kommen zum Sportlichen. 1-1 habt ihr gespielt gegen Leverkusen. Okay für dich oder zu wenig unterm Strich? Na, wenn man das Spiel gesehen hat, war das hochgradig unverdient für uns, da überhaupt was mitzunehmen. Wenn wir den Gulaschi nicht hätten, der wirklich wieder auf dem Niveau vom Vorjahr ist jetzt, dann gehen wir da klar baden. Und denn Leverkusen war wirklich sehr, sehr stark. Wir haben insbesondere in der Abwehr niemals einen guten Zugriff gekriegt. Unsere Abwehrspieler, die leider seit Wochen durchspielen müssen, weil da wir aus was für Gründen auch immer irgendwie in der Abwehr Leute verkauft haben, obwohl Leute dauerverletzt sind, die spielen halt durch, sind überspielt, machen Fehler und können dann so eine echt gut spielenden Mannschaft wie Leverkusen nichts entgegensetzen. Das war wirklich nur Glück. Diese Standardsituation, die muss auch nicht reingehen und dann verlieren wir und dann auch vollkommen zu verdient. Der Boulevard hat dann natürlich gleich nochmal eine schöne Schlagzeile draus gemacht. Leipzig hat die Meisterflatter. Wie beurteilst du das? Boah, schwierig. Also ehrlich gesagt glaube ich wirklich, dass wir, also unser Management wirklich in eine krasse Fehlleistung hingelegt hat, was die Personalpolitik angeht. Wir haben einen, im defensiven Mittelfeld zum Beispiel, haben wir eigentlich 4 Spieler, ne? Haidara, Leimer, Kampel und Demme. Wir verkaufen Demme, obwohl Kampel dauerverletzt ist, Adams ein 20-Jähriger ist, der auch laufend verletzt ist. In der Abwehr verkaufen wir 2 Linksverteidiger und einen Innenverteidiger und kaufen einen Linksverteidiger dazu, währenddessen 2 Stamm-Innenverteidiger, Konaté und Orban, dauerverletzt sind. Und dann spielt, das ist eben das, was ich gerade gesagt habe, spielt unsere Abwehr seit Wochen durch. Und das ist das Ergebnis, dass mal solche Spiele dabei sind, dass wir zum Beispiel auch am Samstag keinen Zugriff gekriegt haben auf das Spiel, liegt meiner Meinung nach daran, dass da eben im defensiven Mittelfeld jemand Ordnendes gefehlt hat. Das hat Sabitzer gespielt, aber der ist kein defensiver Mittelfeldspieler. Das ist eine richtige klassische, so eine 8 oder eine 10, aber keiner, der so irgendwie im Mittelfeld alles wegkämpft. Das muss man so sagen. Da höre ich so raus, so für ganz oben, da rechnest du gar nicht mit, dass es überhaupt reicht. Na, das, normalerweise spielt Bayern jetzt durch. Bayern, also das sollte doch wirklich viel schief gehen, dass sie das noch verpassen. Auf der anderen Seite, wenn die sozusagen, wenn die jemals einen halben Meter nachlassen und so weiter und vielleicht die Verletzung von Lewandowski so bleibt und vielleicht auch länger da wegbleibt, vielleicht geht da noch was und dann sollten wir da sein, aber zurzeit sehe ich das schwierig. Aber jetzt kommen an sich, unabhängig von euch, danach noch ein Haufen Spiele, die eher machbar sind, so Freiburg, Augsburg und so weiter. Das wiederum kann einem optimistisch stimmen. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Denn eigentlich so vom Papier her kommt ja jetzt nach uns so ein leichtes Programm. Freiburg, Mainz, Hertha, Köln, Paderborn sind die nächsten Spiele. Da steigt doch eigentlich die Meisterschance in Leipzig, oder nicht? Ja, aber wenn Bayern so weiterspielt, dann können wir uns auf den Kopf stellen. Dann bleiben wir hinter Bayern. Ne? Ist so. Und tatsächlich bewegen wir uns jetzt auf einem Niveau, wo solche Spiele dann tatsächlich Pflichtsiege sind. Und leider, unsere Mannschaft hat wirklich eine geile Spiele. Ne? Ich war in London und was wir dort hingezaubert haben, das war wirklich spektakulär. Dann hast du eben sowas dabei wie eben letzten Samstag. Und da denkst du, ja, wirklich, das sind dieselben. Komisch. 2 Personalien wurden ja auch diskutiert bei euch in den vergangenen Wochen. Gab immer so ein bisschen Ärger um Emil Forsberg. Hat sich das inzwischen beruhigt eigentlich, was da so abgegangen ist? Na, ich glaube nicht, dass das einen großen Einfluss auf die Gesamtsituation hat, weil die Geschichte schon sonnenklar ist. Der Forsberg ist so ein guter alter Umschaltspieler, der im Ralf Rangnick Red Bull Fußball seine besten Leistungen bringt. Und obwohl wir RB Leipzig sind, spielen wir keinen Red Bull Fußball mehr. Und Emil Forsberg wird verabschiedet mit Ruhm und Ehre und riesen Dankeshymnen. Aber ich glaube, der ist weg und das weiß er auch selber und das wissen auch alle andere. Ich glaube nicht, dass das großen Einfluss auf irgendwas hat. Und Timo Werner, offener Flirt mit Liverpool, der ist auch weg, gehst du wahrscheinlich von aus. Ja, doch. Also es gibt eine Restwahrscheinlichkeit, weil er halt wirklich bei uns eben gut funktioniert und der Nagelsmann halt alles um den herum baut. Vielleicht sagt er sich, noch ein Jahr oder so. Aber wenn wirklich Liverpool das ernst meinen sollte und es sieht ja wohl so ein bisschen aus, dann gibt es auch gibt es nicht so viele Mannschaften in Europa, die gegen so ein Angebot gegenhalten könnten. Am Samstag dann das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. 2 unterschiedliche Partien haben wir da ja schon gesehen in der Liga. Da habt ihr so fast ein bisschen Glück gehabt, dass ihr 1-1 gespielt habt gegen uns. Und dann im Pokal gab es richtig auf den Sack für uns. Was werden wir am Samstag erleben? Was meinst du? Was ich gerade gesagt habe, 2 Gesichter. Ne? Also wie gesagt, wir können Leistung hinlegen, die da hauen wir wirklich alles weg, da kann wirklich jeder kommen und das gibt so Tage wirklich dann, weiß ich nicht, unser Trainer, der übertreibt es, glaube ich, manchmal auch ein bisschen mit so Taktik, ja, so da noch irgendwie speziell und da willst du den Spieler rausziehen und dann verschiebst du den dahin und so weiter, anstatt jetzt so den eigenen Stiefel immer durchzuziehen und na, manchmal funktionieren diese Taktiken nicht und dann stellt er erst um, aber das ist dann auch gerne mal erst in der Halbzeit. Und naja, das muss sich noch einspielen, so alles, und dann ist auch die Chance für euch da. Welches Gesicht sehen wir denn von Leipzig dann am Samstag und was tippst du? Keine Ahnung. Also ich hoffe, dass sich die Spieler nicht zu sehr auf das Rückspiel am Dienstag gegen Tottenham konzentrieren. Das ist ja dann noch Ich sag mal, da ihr jetzt auch nicht den super, super, super Lauf habt, sind wir natürlich trotzdem Favorit. Aber wie gesagt, wir haben eine überspielte Abwehr. Wir haben im Mittelfeld ein Loch. Gut, Leimer ist wieder da. Das ist zu eurem Schaden, ehrlich gesagt. Aber ja, weiß ich auch nicht. Also normalerweise sind wir Favorit, aber leider ist alles möglich gerade bei unserer Mannschaft. Sagt Holger Schrapel, er ist TV-Journalist in Leipzig und hat auch eine Dauerkarte für RB und hält uns immer auf dem Laufenden hier im Wölferadio, was denn gerade so beim Dosenclub aus Leipzig so Sache ist. Und ich danke dir für das Gespräch. Immer gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ja, und kurioserweise ist Reinhold Messner jetzt in Braunschweig gesehen worden. Wolle, wieso das denn? Naja, der bereitet jetzt grundsätzlich den Abstieg vor. Faninfos. Ja, und nach dem erfolgreichen Spiel im Europapokal in Malmö geht's ja munter weiter. Nächste Woche, 12. März, da geht's schon los mit dem Hinspiel gegen Schachtar Donetsk. Ja, aus der Ukraine mal wieder, haben wir ja Erfahrung in diesem Jahr schon gehabt, Ukraine mit Alexandria. Ja, 21 Uhr, Hinspiel in der Volkswagen Arena. Und seit gestern läuft der Vorverkauf für diese Partie, ja, an den bekannten Vorverkaufsstellen. Lass uns da die Butze vollkriegen. Ja, ich weiß, Donetsk jetzt nicht der geilste Gegner unter der Sonne, ja. Also nicht das Real Madrid des Ostens, möchte ich mal sagen. Egal, geht es hin. Ist ja, egal, ja. Kommt frei nach dem Wendler, egal. Oh nein. Hör mir auf mit dem Wendler, nein. Okay. Aber bitte kommt den, was heißt bitte, bewegt. Ja. Eure Hintern vom Sofa und kommt ins Stadion, weil es lohnt sich und die haben es verdient, die Jungs. Die sind gut. Und auch mal wieder auf die Partien unserer erfolgreichen Wölfe-Frauen möchte ich auch noch mal wieder hinweisen. Die flügen ja durch die Bundesliga, das ist ja eine wahre Pracht. Da ist ja der deutsche Meistertitel fast schon sicher seit dem vergangenen Wochenende. Aber der Pokal, der will auch wieder nach Wolfsburg und dafür brauchen unsere Mädels auch Unterstützung. Samstag, 21. März, 17 Uhr spielen die VfL-Frauen im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Gütersloh. Und ja, da kann man dann auch entsprechend mitfahren. Wölfinnen-Family bieten da eine Bustour an. Unter 0152-2618-7550 oder per E-Mail an ontour@wölfinnenfamily.de kann man sich da ja reinklagen in den Bus, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, natürlich da mitfahren. Und die Huliwölfe fahren auch hin. Da gibt es dann auch unter info@huliwölfe.de oder die Website des Fanclubs oder die Facebook-Seite natürlich auch die entsprechenden Infos, wie man damit nach Gütersloh fahren kann. Und Wölfe Radio Arena Live ist natürlich auch wieder am Start mit dem wiedergenesenen Jan Schildwächter. Er wird zusammen mit Pierre Lebarski am Samstag das Spiel gegen Leipzig kommentieren und ja, hoffentlich dann auch ähnlich erfolgreich unterwegs sein wie der Lenny in den vergangenen Spielen, denn der ist sehr, sehr lange schon ungeschlagen, möchte ich mal sagen, wenn er kommentiert hat. Also Jan, wenn das in die Hose geht, weiß ja, wie es dann läuft. Da gibt es die Rute oder die Knute für im Team und Malte darf dann das als erstes zuschlagen. Okay, das soweit von dieser Stelle hier und ja, dann hoffen wir mal, dass wir alle dann auch, wenn ihr es nicht ins Stadion schaffen solltet am Samstag, dann bei Wölfe Radio Arena Live wieder vor den Geräten sitzt. Der VfL-Podcast. Ja, liebe Freunde und Kupferstecher, liebe Anhänger des VfL Wolfsburg, das war's schon wieder für diese Woche mit dem Wölferadio. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. War ja durchaus auch hier eine kontroverse Diskussion, die wir geführt haben. Aber ich glaube, so geht's euch allen gerade. Deswegen schreibt mir wie immer, wie ihr es gefunden habt, wie ihr die Sendung gefunden habt, wie ihr diese Diskussion findet, wie da eure Meinung zu ist. Das ist, glaube ich, nicht so ganz ohne bei der ganzen Geschichte. Natürlich, so ein richtig falsch scheint es da nicht richtig oder falsch scheint es da irgendwie gar nicht zu geben. Aber gut, das können wir ja auch dann auch weiterhin diskutieren, wird uns sicherlich auch in den kommenden Tagen noch weiter beschäftigen. Ich bedanke mich bei meinen heutigen Gästen. Das war einmal VfL-Fan mit Dauerkarte in der Nordkurve, Christoph. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, dann vielen Dank. Ist deine Sache gut gemacht. Dankeschön. Und ja, Wolle Grün, Wolfsburg-User, war auch mal wieder hier. Danke für deinen Besuch. Ja, wie immer, danke für die Einladung. Ja,